Als der Moskito in den Lichtkegel der Nachttischlampe geriet, nahm Blum eines der Pornohefte und schlug ihn tot. Sorgsam rieb er das Heft am Bettpfosten ab und gab es dem Pakistani, der ihn mit Augen beobachtete, die älter waren als Pakistan. So alt wie alles zwischen Mann und Frau und Moskito in der Dämmerung. Hart, aber fair. Ein interessanter Gedanke. Blum nahm sein Päckchen HB, steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und hielt die Schachtel dann dem Paki hin. Ich rauche nicht. Da haben Sie recht. Sex ist gesünder. Der Paki trug einen grünen Anzug aus Kunstseide und Leinenschuhe ohne Socken. Sein langes, fettiges Haar hing ihm in Strähnen über die Schulter. Den ganzen Tag habe ich allerdings nicht für Sie Zeit, Mr. Buck. Huck. Hassan Abdul Huck. Natürlich, Mr. Huck. Also, wie finden Sie die Dinge? Ich weiß ja nicht, ob Sie sich auskennen, aber gegen die alten Dänen-Pornos hier stinkt alles andere immer noch ab, habe ich recht? Ja, amerikanische Produkte scheinen mir, wie sagt man, realistischer. Sie meinen brutal. Die Amerikaner sind brutaler. Das da ist aus einer Zeit, als die Leute noch Geschmack aneinander hatten, wenn Sie mich verstehen. Ja, für meinen Geschmack sind die Hefte künstlerisch wertlos. Was? Wertlos? Immer die gleiche Frau, immer der gleiche Mann. Es ist ja auch immer die gleiche Sache, Mr. Huck. Vielleicht haben die Chinesen noch ein paar Tricks in petto oder die Indianer am Amazonas, aber die Sache als solche ist nun mal der gleiche alte Vorgang. Und was heißt das schon künstlerisch? Wer will denn Kunst bei der Sache? Blum wurde langsam sauer. Wollen Sie vielleicht Bilder, wo sich zwei Männer die Fäuste in den Arsch rammen? Oder geht Ihnen einer ab, wenn Sie zusehen, wie es eine blonde Frau mit einem Schwein treibt? Oder stehen Sie mehr auf Kinder, Mr. Huck? Schließlich geruhte Mr. Huck, zwei Hefte zu erwerben. Feilschte aber so lange um 50 Cent, dass Blum, als er die Tür zumachte, einen Geschmack auf der Zunge hatte, dessen Bitterkeit nicht nur vom Durst kam. Der Schneemann. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Jörg Fauser. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Erster Teil: Herbe Schlagsahne. Auch wenn die Geschäfte schlecht gingen, leistete Blum sich mindestens einmal in der Woche ein gediegenes Abendessen und ein paar Drinks in einer angenehmen Bar. Und hier auf Malta hatte er sich dafür die Donnerstage ausgesucht, wenn es in der Pegasus-Bar des Phoenicia-Hotels die Currytafel gab. Blum mochte Curry. Ah, Blum, komm. Pflanz deinen Arsch hier rüber. Guten Abend. Am Tresen erwartete ihn schon Mr. Hackensack, ein korpulenter Amerikaner um die 60, der seine massige Gestalt in viel zu enge karierte Anzüge zwängte und auf seinen klobigen Schädel viel zu bunte Hüte pflanzte. Warum so nachdenklich, Blum? Hm. Geschäftsflaute oder hat ihn einer die Missus ausgespannt? Flaute ist das richtige Wort, Mr. Hackensack. Sagen Sie doch Harry zu mir. Hm? Hier, meine Visitenkarte. Meine Firma hat eine Filiale in Frankfurt. Danke. Kommen Sie mal vorbei, wenn Sie dort zu tun haben. Ich bin Firmenberater. Wenn ich Sie mal beraten kann, kriegen Sie Rabatt. Schließlich waren wir beide auf Malta. Und das will was heißen. Ja. Wissen Sie, ich glaube kaum, dass ich in nächster Zeit nach Frankfurt komme. Aber trotzdem, vielen Dank. Aber als Firmenberater können Sie mir doch sicher auch verraten, welche Branchen gerade so im Kommen sind, Mr. Hackensack. Alles, was mit Macht zu tun hat. Mit nackter, menschenverachtender Macht, Herr Blum. Verstehe. Die Deutschen haben ja in der Vergangenheit viel darüber nachgedacht, aber sie haben das Problem immer zu abstrakt und zu metaphysisch gesehen. Macht, das ist etwas ganz Konkretes. Wie der Whisky hier im Glas und das, was er tut. Aber konkret betrachtet ist Information im Moment das große Geschäft. Und natürlich alles, was die Struktur der kleinen grauen Zellen verändert. Die Chemie, Mr. Blum, die Chemie ist das ganz große Geschäft. Verbinden Sie die Information mit der Chemie und Sie haben die Welt in Ihren Händen. Verstehe. Na, da sehe ich für mich aber nicht viele Chancen, noch einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich meine, wenn einer so spät damit anfängt... Es ist nie zu spät. Sie müssen nur die richtige Einstellung haben, mein guter Mann. Dann kommen Sie immer wieder auf die Beine. Nehmen Sie mich. Vom Koreakrieg über Berlin und Südostasien. Immer wieder eingebrochen, immer wieder auf die Füße gekommen. In meiner Branche gehört das dazu. Hoppla, ich dachte, Sie sind Firmenberater. Berater, Mann. Sagen wir einfach Berater. Blum wollte nicht nach dem Unterschied fragen. Der schwitzende Koloss ging ihm allmählich mächtig auf den Wecker. Information, Chemie, Südostasien. Alles schön und gut. Aber womit bezahle ich morgen meine Hotelrechnung? Komm, Blum. Der Ithaca wartet auf dich. Endlich war Larry aufgetaucht. Larry hatte in Vietnam eine Lungenhälfte verloren. Seitdem bezog er eine monatliche Rente vom australischen Staat, die er in den billigen Hafenstädten Europas vertrank. So hatte es Larry nach Malta gespült. Ja, will er sie kaufen? Er will ein Probeheft sehen. Hey. In der Tür stand eine Dogge und starrte Larry und Blum mit blutunterlaufenen Augen an. Sehen Sie, Rocky. Rossi hielt sie an ihrem Halsband zurück und winkte die beiden herein. Kommt doch rein, ne? Der Raum, in den der Italiener sie führte, ging zum Garten hinaus und war angenehm kühl. Auf der Veranda räkelte sich eine blonde Pin-Up-Schönheit nackt in der Sonne. Blum hatte einige Mühe, seine Augen von ihr loszureißen. Ich nehme an, du trinkst Tequila. Viva Zapata. Blum nahm das Glas, das ihm der Italiener hinhielt. Während er den ersten Schluck von seiner Margarita trank, sah sich Blum den Ithaca ein bisschen genauer an. Das nenne ich mal eine Dauerwelle. Schwarze, lange Haare fielen dem Italiener in kunstvollen Locken über die Schultern und auf das knapp sitzende Seidenhemd, das bis zum Nabel offen stand und eine bronzene Brust enthüllte. Hast du eins von deinen Heften dabei? Ja? Na klar. Dann lass mal sehen. Hier. Ja. Genau so beschissen habe ich es mir auch vorgestellt. Beschissen? Und wie viele Hefte hast du? Noch 200. Du kannst davon tatsächlich leben, von diesen Heften? Na klar, irgendein Kunde findet sich immer, nicht? Der Preis? 600. Wahnsinn. $600? Das sind $3 pro Heft. Mama mia, ich glaube, du kennst deinen Markt nicht richtig. Mann, diese Dinger sind Klassiker auf ihrem Gebiet. Schau doch mal hin, was glaubst du, was ich dafür in Hongkong bekommen würde? Hier, sieh mal. Ja. Hier verwendet Björn Söderbaum die Technik des Kameraauges. Siehst du das? Dritte Dimension zum ersten Mal im Porno überhaupt. Ey, da steht ganz China-Schlange, wenn ich damit komme. Rossi trat einen Schritt zurück und kniff die Augen zusammen, aber nicht, um Söderbaums Kunst zu würdigen. Ich hab dich richtig eingeschätzt, Blumo. Ha? Dritte Dimension, Porca Madonna. Ja. Okay, ich werde dir $500 geben. Und vielleicht kommen wir noch mal ins Geschäft. Ha? 550, Rossi, und wir beide reden nicht mehr darüber. Dann brauche ich aber eine kleine Anzahlung, $100. Sonst mache ich das Geschäft doch mit dem Pakistani, also? Rossi hatte aber keine Dollar. Und nach langem Gefeilsche einigten sie sich auf 40 maltesische Pfund. Bring mir die Hälfte heute Abend um 11 ins Phoenicia. Zimmer 523, da gebe ich eine kleine Party, ja? Also. Du kriegst dein Geld. Bahamas Handbook and Businessman's Annual. Nassau. 1978. Blum lag in seinem schäbigen Zimmer am Hafen auf dem Bett und blätterte in einem Buch, das er vor kurzem von Hackensack bekommen hatte. Hackensack hatte Blum gesagt, dass die Bahamas gerade den größten Boom in der westlichen Hemisphäre erlebten und es ihm dort sicher gefallen würde. Für Blum, an dem schon viele Booms vorbeigerauscht waren, hatte das Handbuch etwas Tröstliches. Es gab Tage, an denen selbst die Import-Export-Statistiken oder die Anzeigen der Grundstücksmakler auf ihn wirkten wie eine schmerzlindernde Droge. An den Stränden dort gibt es immer Sonne und Palmen und fliegende Fische. Und Frauen begrüßen die Reisenden mit Blumengirlanden. Aber unter den Reisenden war nie Blum. Blum kam in diesen Träumen nicht vor. Und das war das Angenehmste an ihnen. Sie enthielten keine Niederlagen. Was du brauchst, Blum, ist endlich mal eine Chance. Eine einzige, wirkliche, richtige Chance. Den dicken Fisch, den großen Heuler und dann Schluss mit der billigen Tour. Einmal die Knete richtig rollen, Herrgott. Die großen Lappen an Land ziehen, den Kopf aus der Scheiße heben, die echte heiße Sonne sehen, Madonna mia. Und wenn die Rechnung kommt, dann bitte mit allen Stempeln und dem ganz großen Bang. Blum war kurz eingenickt. Zum Glück hatte er sich den Wecker gestellt. Höchste Zeit für Rossi. Er holte den Koffer mit den Heften aus dem Schrank, machte sich kurz frisch, ging durch das halbdunkle Treppenhaus nach unten und trat auf die Straße. Er atmete eine Mischung aus Abfallgerüchen und Blütenduft ein. Die Abfallgerüche überwogen. In der Republic Street herrschte noch Hochbetrieb. Gesichter aller Rassen, Rockmusik aus Diskotheken, Neonlichter. Blum bahnte sich mit seinem Koffer einen Weg durch das Gedränge. Ein kleiner Junge zog ihn am Ärmel. Hey, Mister! Was willst du, Zwerg, von mir? Hau ab! Der Junge ließ nicht locker, zeigte ihm etwas. Ein Bildchen. For the church, Mister. Blum blieb stehen und wurde sofort von den nachschiebenden Passanten an die Geschäftsfassade gedrängt. Für die Kirche? Gott, dann zeig mal her. Der Knirps gab ihm das Bild und Blum sah es sich an, den Koffer zwischen die Füße geklemmt. Die Jungfrau Maria in einem blauen Kleid, von düsteren Wolken umrahmt, steht mit ausgebreiteten Armen auf der Erdkugel, einen Reif aus Sternchen über ihrem Haupt. Die Jungfrau lächelte zart. Nein, für das Jammertal kann sie wohl wirklich nichts. Auf der Rückseite stand ein Text in Maltesisch. Madonna, Berigni, U Salvani. Man braucht die Sprache nicht zu können, um das zu begreifen. Der Knirps zog Blum am Ärmel. Mister, for the church. Moment mal. Blum kramte ein Münzen aus der Hosentasche. Im gleichen Augenblick wurde er von hinten gestoßen und an die Fensterscheibe eines Buchladens gedrückt. Scheiße. Alles ging sehr schnell. Ein Ruck. Und als er sich befreit hatte, stellte er fest, dass der Koffer weg war. Der Junge auch. Und Blum stand da mit dem Bildchen der Jungfrau in der Hand. Die Menge schwappte gleichgültig an ihm vorüber. Die Glocken der St. John's Cathedral läuteten. Es war 11 Uhr. Rossi? In der Tür von Nummer 523 steckte der Schlüssel. Und an seinem Ring schwang der Holzknauf mit der Zimmernummer noch leicht hin und her, als sei die Tür gerade erst zugemacht worden. Bist du da? Rossi? Er drehte den Schlüssel im Schloss und öffnete die Tür. Rossa? Der Anblick verschlug ihm die Sprache. Das elegante Zimmer war völlig verwüstet. Die Matratzen waren aufgeschlitzt und ihre Füllung sah fast so unappetitlich aus wie die Sandwiches, die an den Wänden klebten, und die dunklen Lachen auf dem Teppich. Überall lagen Scherben von zerbrochenen Flaschen und zertretenen Gläsern. Ist das unterm Bett nicht Rossis Nockenmähne? Blum spürte ein flaues Gefühl im Magen. Trotzdem bückte er sich und sah nach. Was er entdeckte, verblüffte ihn, gab ihm Rätsel auf, aber seinem Magen signalisierte es zunächst einmal Entwarnung. Das ist gar nicht Rossis Leiche. Ohne es zu wollen, streckte Blum die Hand aus und hob die Haare auf. Nein, nur eine Perücke. Dieser Fatzke. Seine ganze Lockenpracht, nur ein Mob aus dem Kaufhaus für 30.000 Lire. Er drehte sie um, sodass er in das Netz sah, und sofort bekam er wieder das flaue Gefühl. Unter dem Innenband steckte ein sorgfältig gefaltetes Stück Papier. Ein Hinterlegungsschein der Gepäckaufbewahrung München Hauptbahnhof Stelle 1. Datiert 2. Februar 1980. Das Taxi war eine halbe Ewigkeit durch München gegurkt. Es ist saukalt. Aber wenigstens hat es aufgehört zu schneien. Das Hotel hieß Metropol. Es lag direkt neben dem Hauptbahnhof. Kann ich Ihnen behilflich sein? Der Portier wollte ihm seine Reisetasche abnehmen, aber Blum winkte ab. Nein, Finger weg. Danke. Lassen Sie. Doch dann hatte er eine Idee. Ach, Moment. Ich habe hier noch ein Gepäckstück in der Aufbewahrung. Ob Sie mir das besorgen könnten? Ich habe 16 Stunden Flug hinter mir. Oh, ich bin total erledigt. Ja, freilich, mein Herr. Immer zu Diensten. Sehr freundlich, danke. Blum gab dem Portier den Schein, der damit umgehend in die Nacht verschwand. Blum ging zur Rezeption und fragte nach einem Zimmer. Ich könnte Ihnen eins mit Bad und Frühstück für 106 Mark anbieten. 106 Mark? Blum hatte gerade noch genug Kohle für eine Übernachtung und ein kleines Abendessen. Er checkte trotzdem ein. In die Rubrik mit dem Beruf schrieb Blum Geschäftsführer. Dann sah er sich um. Dicke Teppiche, viel Kristall, echte 50er Jahre. Von der Bar am Ende der Halle hörte Blum das verlockende Klirren von Gläsern und das heisere Lachen einer Frau. Aber Blum war zu nervös und er wusste, dass man es ihm anmerken würde. Entweder stürmt gleich die Mafia ins Hotel oder der Portier liegt jetzt in der Gepäckaufbewahrung am Boden und presst die Hände auf ein Loch im Bauch. Hier! Bitte schön. Der Portier stellte einen Karton auf den Counter neben Blum. Der Karton hatte eine rot-weiße Banderole, auf der Old Spice Rasierschaum stand. Hier, Moment. Blum gab dem Portier ein Trinkgeld, nahm den Karton und trug ihn in sein neues Hotelzimmer. Rasierschaum? Old Spice Rasierschaum. Ein ganzer Karton voll Old Spice Rasierschaum in der Gepäckaufbewahrung München Hauptbahnhof? 20 rote Jumbo-Dosen. 300 Milliliter von der Firma Schalten. Warum klebt sich ein Italiener mit Wohnsitz Malta einen Aufbewahrungsschein für einen Karton Rasierschaum in die Perücke? Weil er ihn gestohlen hatte? Na gut, ihr stehlt mir meine Pornos, dann stehle ich eure Gepäckscheine. Aber was sind 20 Sprühdosen Rasierschaum wert? $550 jedenfalls nicht. Es sei denn... Er nahm eine Dose und schüttelte sie. Liegt ziemlich schwer in der Hand. Und innen bewegt sich was. Dann nahm er die weiße Plastikkappe ab und drückte vorsichtig auf den Spender. Hm? Wenig Druck. Ein bisschen Luft. Dann ein Kringel weißer Schaum auf seinem Daumen. Hm. Er roch daran. Kein Zweifel. Das ist der männlich frische Duft von Old Spice, den die Dose verheißt. Erbe Schlagsahne. Blum ging ins Badezimmer und drückte einen Kringel Rasierschaum in die Wanne. Dann gab die Dose einen Seufzer von sich. Für und es kam nichts mehr. 300 Milliliter, ein bisschen wenig. Blum spürte ein Kribbeln unter der Kopfhaut. Lass die Finger davon, alter Junge. Doch die Stimme in seinem Kopf war nicht laut genug. Sie kam nicht durch gegen die anderen Stimmen und schon gar nicht gegen das Kribbeln. Er setzte sich mit der Dose und seinem Taschenmesser auf die Badematte und trennte den Plastikspender ab. Ein praller Zellophanbeutel mit weißem Pulver plumpste aus der Dose. Old Spice. Frisch und belebend. Sag ich doch. Der Räuber und der Prinz, der Räuber und der Prinz, der Räuber und der Prinz. Für jemand, der ein Jahr im Süden war, siehst du aber verdammt schlecht aus. Dabei war Hermes selbst blass wie ein Leichentuch. Danke, aber ich habe in letzter Zeit wenig Schlaf bekommen, Mann. Einer Marmorstatue gleich thronte er auf seinem Ledersofa. Außerdem gleicht sich doch das Leben überall unserer Hektik an, oder? Hm, da hast du auch wieder recht. Im Grunde braucht man gar nicht mehr den Fuß vor die Tür zu setzen. Ja, siehst du. Du bist an diesem schönen Tag sicher nicht aus deiner Höhle gekrochen und hast dir ein Flugzeug nach München genommen, um mit mir deine Reiseerinnerungen zu teilen. Habe ich recht? Nein. Gut. Was liegt also an? Kokain. Du willst von mir Kokain haben? Nein. Ich habe welches. Blum. Ich muss sagen, du überraschst mich. Hermes setzte vorsichtig seine Füße auf den Teppich, als müsse er die Tragfähigkeit des Bodens testen. Dann erhob er sich bedächtig und ging zu seinem Empiresekretär. Dort drückte er auf einen Summer. Und wenige Augenblicke später erschien ein kleiner, beleibter Bursche mit Hornbrille und Diplomatenkoffer im Zimmer. Mein wissenschaftlicher Assistent. Henry, das ist Blum. Freut mich sehr angenehm. Ganz meinerseits. Professioneller Reisender. So, Blum. Ja. Jetzt lass mal sehen, was du mitgebracht hast. Blum holte ein Tablettenröhrchen aus seiner Hosentasche und gab es Henry, der es auf den Teetisch stellte und sein tragbares Chemielabor aufklappte. Komm, nimm ein kleines Scotch, bis er deinen Stoff untersucht hat. Hermes schenkte ihm ein Glas voll. Blum nahm es und nippte vorsichtig. Dabei betrachtete er die Aussicht aus dem Fenster. Schwarz und schwer wie eine schmutzige Asphaltdecke hing der Himmel über den Dächern. Und das war auch so ziemlich alles, was man von hier oben aus dem Penthouse sah. Der Münchner Norden war kein besonders attraktiver Anblick an diesem Sonntag im März. Peruvian Flake. Direkt vom Erzeuger. Was? Flake? Was heißt das? Ja, das hängt vom Veredelungsverfahren ab. Wie Sie vielleicht wissen, wird Kokain aus der Coca-Paste gewonnen, die wiederum aus der Ursubstanz, den Coca-Blättern, hergestellt wird. Logisch. Normalerweise bekommt man aus dem Veredelungsverfahren Kokainpuder. Das hat einen Anteil von ca. 80-86% reinem Kokain. Wenn man aber die Coca-Paste so veredelt, dass sie in einzelnen Kristallen trocknet, Dann haben wir die sogenannten Flakes. Und die kommen bis auf 96%. Hier, schauen Sie mal selbst. Er schüttete eine Flocke auf einen kleinen Spiegel und gab Blum seine Lupe. Ja, Flakes. Tatsächlich sah Blum in dem Pulver Kristalle glitzern. Eiswürfel im Schnee. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wie es uns bekommt. Hermes holte ein kleines Elfenbein-Etui aus dem Sekretär, schob mit einer Rasierklinge zwei dünne Linien Koks auf dem Spiegel zurecht und zog es durch eine zusammengerollte Dollarnote in die Nase. Dann atmete er tief durch und schob das Besteck Henry zu. Sie verschneiden es heutzutage oft mit den unglaublichsten Sachen. Italienisches Baby-Abführmittel ist noch das harmloseste davon. Wie heißt das Zeug, Henry? Manite. Sieht genauso aus unter der Lupe. Schmeckt genauso. Und löst sich auch genauso auf wie Koks. In letzter Zeit nimmt man aber auch ganz gerne Joghurtkulturen. Du lieber Himmel. Das ist wirklich gutes Zeug. Ich gratuliere. Danke. Haben Sie den Stoff ins Land gebracht? Du hast doch gehört. Blum ist ein professioneller Reisender. Ach. Da liest man die seltsamsten Dinge auf. Kennst du Käufer, Hermes? Pass auf, Blum. Ein paar Essentials. Der Kokainhandel ist eine ziemlich geschlossene Gesellschaft. Okay. Und das soll auch bleiben. Es ist besser für alle Beteiligten. Bis jetzt haben wir nur Leute in der Branche, die einen klaren Kopf haben. Und die Kundschaft dankt uns das unter anderem durch gute, klingende Münze. Kokain ist eben keine schmutzige Sache, wie Heroin. Was den Vorteil hat, dass die Bullen sich auf ihr geliebtes Heroin konzentrieren können und auf die armen kleinen Drücker in der nächsten U-Bahn-Toilette. Da kriegen sie auch ihre Verhaftungsstrichlisten besser voll. Und jetzt beantworte ich deine Frage. Du wirst es nicht weiter schwer haben, die paar Flöckchen, die du da hast, loszuwerden, denn ich kaufe sie dir ab. Sogar ich bekomme nämlich solch guten Schnee nur selten. Wie viel hast du denn eigentlich? Auf diese Frage war Blum vorbereitet. Auf keinen Fall darf ich sagen, wie viel ich tatsächlich habe. Schon für weniger würden die töten. Er legte ein Zellophantütchen, das er am Morgen abgepackt hatte, auf den Teetisch. Etwa ein Zehntel des Inhalts einer Dose. Henry wog den Beutel. Genau 11,35 Gramm. Schön. Und du bist sicher, dass du nicht mehr davon hast? Ach, weißt du, ich würde selbst das nicht verkaufen, wenn ich nicht ein bisschen abgebrannt wäre. Henry, wie stehen die Grammpreise im Moment? Das übliche Gepansche, 200 Mark. Für die Flakes und Verschnitten, ja, da könntest du schon um die 300 verlangen. Du würdest sie bloß nicht bekommen. Aber ich bin ja nicht so. Blum braucht die Kohle. Sagen wir also, für 11,35 Gramm bei dem üblichen Rabatt unter Freunden, na, ich gebe dir einen Scheck über 2400 Mark. Einen Scheck? Nein, nein, nein, das läuft nicht, Hermes. Ich nehme nur Bargeld. Bargeld? Bargeld. Also, Bargeld. Blum, an einem Sonntag. Ich habe nie so viel Geld im Haus, verstehst du? Zahle nur mit Kreditkarte. Hast du Bargeld, Henry? Bargeld? Mhm. Henry kramte in seinen Taschen, ein abschätziges Lächeln auf den Lippen. Hier, ein Zehner, aber ich meine, den brauche ich selbst zum Tanken. Moment mal, das kapiere ich nicht. Ich dachte, in deinem Metier geht es nur mit Bargeld. Also meistens, Blum. Nicht immer. Und wenn, wird das Geld doch sofort weggebracht, gewaschen, angelegt. Okay, gut. Blum nahm den Beutel wieder an sich. Dann wird das hier wohl nichts. Hey, setz dich hier in diesen flauschigen Sessel, gönn dir noch einen kleinen Whisky, genieß die schöne Aussicht und gib mir eine Stunde Zeit oder so. Dann kannst du die Knete haben. Bah, auf die Hand. Hermes ging hinaus. Blum steckte sich eine HB an. 10 mal 12, durch seinen Kopf 120. Klickten die Zahlen wie die bunten Ziffern in den Spielautomaten. 120 mal 20 ergibt 2400. 2400 mal 200 ergibt 480.000. Bloß nicht durchdrehen jetzt. 2 Stunden später stapfte Blum mit 2400 D-Mark in der Tasche durch den Schnee. Bei jedem Schritt schwappte ihm der Schneematsch über seine spanischen Stiefeletten. Der Supermarkt an der Ecke offerierte als Angebot der Woche das Glück aus kleinen Dosen. The best things in life are free. But you can give them to the birds and bees. I want money. Am Abend ging Blum auf eine Party. Die Villa gehörte einem Schriftsteller und lag in einem verwilderten Garten. Das Haus war hell illuminiert. Lichtergirlanden sogar im Garten, wo jetzt Schneeregen fiel. Und in allen Zimmern dröhnende Musik, Gedränge, Stimmengewirr. Wir ziehen aufs Land. Ja. Wissen Sie, die Hypotheken hier machen uns einfach wahnsinnig. Und auf dem Land kommt mein Mann endlich wieder zum Arbeiten. Und ich werde Gemüse ziehen. Nein. Schreiben Sie auch? Nur Zahlen. Bis später. Die Gastgeberin entschwebte zu den nächsten Gästen. Blum bediente sich am Whisky. Dann nahm er sein kleines Probierdöschen mit dem Schnee aus der Tasche. Hey, Mann, man war angetan. Schön langsam mit dem Rüssel. Ja. Das Gramm kostet. Oh, ist ja gut, Mann. Be cool. Dass Blum auf Barzahlung bestand, machte ihn zwar unverdächtig, aber auch zur miesen Type. Tut mir leid, Freunde, aber ohne Bargeld geht die Dose hier gleich wieder zu. Blum wanderte ziellos durch die Zimmer. Ich höre gerade, wir haben Charlie im Haus. Sind Sie das? Nee, tut mir leid. Ich heiße Blum. Oh nein, Mann, nein, nein. Charlie, wie zäh. Coke, ja? Das sind doch Sie. Was? Komm, hau ab, Mann, lass mich in Ruhe. Das waren also die Macher in Halbseite. Filmemacher, Büchermacher, Kunstmacher, Modemacher, Zeitungsmacher, Weichmacher, Anmacher. Die Erbschaft aus Hamburg. Taten alle ausgesprochen flott. Aber wenn Blum die Sprache aufs Bare brachte, winkten sie ab. Scheiße, darauf beruht doch das System, dass das Geld seinen Weg macht. Die haben Bonn im Rücken. Die Werbeindustrie oder wenigstens die Kultur. Aber ich muss nehmen, was kommt. Und was kommt, so teuer wie möglich verscheuern. Blum fiel die dunkelhaarige Frau auf, die ihn die ganze Zeit beobachtete. Sie wirken gar nicht wie ein Typ, der mit Kokain handelt. Gibt es da einen festgelegten Typ? Er nahm die Dose heraus und klappte sie auf. Er hatte sich nicht getäuscht. Sie nahm ohne Umstände eine Prise. Ich nehme immer nur ganz wenig. Okay. Für die Inkas war das Koka ein Geschenk der Götter. Und wir haben Kokain daraus gemacht. Ein Business. Naja, man kann schlecht von uns verlangen, dass wir Inkas sein sollen. Ja, deswegen versuche ich ja, in dem Pulver mehr zu sehen als ein teures Vergnügen. Und du? Ich? Ja, nimmst du es überhaupt nicht? Doch. Aber noch seltener als du. Und solange ich damit deale, gar nicht. Und meinst du schaffst es? Na klar, warum denn nicht? Drogen sind nicht wie Gemüse. Hey, sie sind magisch. Magisch? Sie stehen in Verbindung mit Kraftfeldern, die wir nicht kontrollieren können. Erzähl das mal der Mafia, die lacht sich schief. Du bist aber nicht die Mafia. Richtig. Ich will dich auch nicht entmutigen, im Gegenteil. Ich finde es fantastisch, wenn du es schaffst. Aber du musst dich auf die Magie einstellen, sonst zerstört dich der Stoff. Der Stoff ist mächtiger als alle, die ihn verkaufen. Hey, hey. Ja, aber für den schnöden Mammon kenne ich jemanden in Frankfurt. Ein Freund von dir? Um Himmels Willen, nein. Ich weiß nur, dass er ziemlich groß im Geschäft ist. Wie groß? Ich sag doch, ziemlich groß. Wie groß, wirst du ja vielleicht herausfinden. Ich rufe ihn morgen früh an. Besorg dir einen Termin. Großer Gott, braucht man bei dem einen Termin? Glaub mir, es ist besser so. Du rufst ihn dann unter der Nummer an, die ich dir gebe. Das ist wirklich nett von dir. Wie heißt du eigentlich? Ach, jetzt brauche ich ein Glas Champagner. Sie kam nicht wieder. Er wusste nicht einmal ihren Namen. Die Dunkle. Das muss genügen. Die tollen Momente im Leben sind ja in der Regel nicht die tierischen Fix und die Sausen unter den Niagara-Fällen, sondern flüchtige Augenblicke, Dämmerungen, dunkle Augen, die Kugel, die nochmal auf der 17 landet. Montagmittag, strahlende Sonne, bayerische Wölkchen, ein weißblauer Himmel. Freunde, das wird eine gute Woche. Im Hotelzimmer hatte Blum die Dosen in einen Musterkoffer gepackt. Die 20 Dosen passen genau hin. Ein volles Röhrchen und sein Probierdöschen hatte er in seinen Hosentaschen verstaut. Man muss auch was parat haben. Blum saß nun im Bahnhofsbuffet und trank ein Weißbier, den Musterkoffer neben sich auf dem Stuhl. Sein Mittagsglück wurde abgerundet durch den Auftritt der Heilsarmee. Ein martialischer Herr, der mindestens den Rang eines Stabsfeldwebels bekleidete, verteilte während der Gesangsdarbietung eine Schrift, der Blum entnehmen konnte, dass Bob Dylan, der Protestsänger, zu Gott gefunden hatte. Ein passender Abschluss der 70er Jahre. So wie das Kokain in meinem Musterkoffer der richtige Auftakt für die 80er zu werden verspricht. Hier, für Sie. Blum belohnte die Heilsarmee mit einem Heiermann und ging zu seinem Intercity 624. Abfahrt 13.16 Uhr, Ziel Frankfurt am Main. Natürlich können Sie überall sein. Blum hatte den Mann, der an der Würstchenbude stand und sich mit einem Corriere della Sera beschäftigte, schon lange im Auge. Rossi. Oder die, denen er den Stoff gemopst hat. Oder Freund Hermes. Und natürlich die Polizei, das BKA, der BND, Interpol, die CIA. Wie geht's denn, Mr. Hackensack? Und genau davon gehen Sie aus. Dass du durchdrehst. Dass du aufgibst. Dass du in die Knie gehst und das Koks wieder zur Aufbewahrung gibst und den Gepäckstein eingeschrieben ans Phönizier schickst. Paranoia heißt das Wort. Verfolgungswahn. Diese Stiche im Herzen. Diese Nierenschmerzen. Das Kribbeln an der Wirbelsäule. Das Jucken unter der Kopfhaut. Alles nur der Verfolgungswahn. Bleib cool. Du hast dich entschlossen, die Sache durchzuziehen. Also zieh sie auch durch. Betrete diesen Speisewagen mit der gereizten Miene eines Reisenden in Rheumawäsche. Letzte Woche kein Abschluss. Die Chemie rottet uns aus. Die Frau hat ihre Tage. Schalke ist schon wieder verloren. Und eine lange Woche im Raum Wuppertal starb dir in das biervernebelte Hirn. Ober, ein Pilz, aber kalt bitte. Das war schon der richtige Ansatz. Und jetzt noch etwas mehr Widerwillen in der Stimme und... Ein Pichelsteiner. Die ist ja doch der Einzige, was man bei euch essen kann. Das sage ich auch immer. Wie bitte? Ein Mann setzte sich zu Blum, obwohl noch einige Tische frei waren. Blum presste die Beine an den Musterkoffer unter der Sitzbank und besah sich den Mitreisenden. Rundliches Gesicht, korrekter Scheitel, Brille mit Stahlfassung, grauer Anzug, Schlips und Weste. Vielleicht 45. Aber eins dieser Gesichter, die nie alt werden, sondern einfach irgendwann tot sind. Der Mann legte einen Wälzer in einem Packpapiereinband neben sein Besteck und steckte sich eine Lord Extra an. Fahren Sie auch so oft mit der Bahn? Naja, die Arbeit bringt es mit sich. Ja, da nimmt man einiges in Kauf. Vielleicht ein bisschen zu bieder, um als Mitglied des Rossi-Syndikats in Frage zu kommen. Ja, sieht eher nach Bulle aus. Also... ist er wahrscheinlich doch beim Syndikat. Blum brach der Schweiß aus. Dabei war der Zug erst in Pasing. Ihr Bier, der Herr. Der Ober brachte ihm ein eiskaltes Pilz. Wenigstens bei dem hatte er den richtigen Ton getroffen. Ein Apollinaris und einen Mozart-Toast, aber nicht durchgebracht. Dann klappte der Mann sein Buch auf. Erst nach dem Essen kamen sie wieder ins Gespräch. Alles ist besser als der ständige Blick auf die Tür, in der jeden Augenblick einer mit einem MP auftauchen kann. Aber das war ja Kino. In der Realität saß das Syndikat schon am Tisch, schob den Teller mit dem Rest Mozart-Toast zur Seite und zog sich eine Lord Extra aus der Schachtel. Ich frage mich, ob sie mir einen Gefallen tun kann. Aha. Wissen Sie, es ist so, ich habe gestern Abend mein Pensum nicht mehr ganz geschafft. Was ist das denn? Das Geständnis eines überarbeiteten Killers? Der Mann machte seine Zigarette an und rieb mit dem Daumen über die Buchkante. Reptilien. Ich hatte als Junge eine Blindschleiche. Vielleicht bin ich deswegen auf das Thema gekommen. Der Fuzzi ist höchstens beim BND. Der wird ja ganz rot im Gesicht. Von Beruf bin ich Staubsaugermechaniker. Jetzt habe ich mich aber auf Quiz spezialisiert. So. Haben Sie mich noch nicht im Fernsehen gesehen? Wissen Sie, ich komme relativ wenig zum Fernsehen. Was machen Sie denn bei denen? Na, ich trete in Quiz-Sendungen auf. So, Sie machen das hauptberuflich? Was bleibt mir übrig? Das Auswendiglernen ist ein Ganztagsjob. Mir kommt dann natürlich mein spezielles Gedächtnis zugute. In der Schule war meine Stärke Geschichte. Ich konnte mir alle Geschichtszahlen merken. So. Jetzt muss ich die Krokodile noch repetieren. Der Wälzer war Band 6 von Jimmicks Tierleben. Blum schlug ihn auf. Ein Krokodil blinzelte ihm zu. Es lag an einem Fluss in der Sonne, hatte den Rachen aufgesperrt und schien sich ausgesprochen wohl zu fühlen. Schießen Sie mal los. Die Krokodile gehören zur Unterklasse der Großsaurier. Mhm. Wir unterscheiden drei Familien. Mhm. Die Alligatoren, in Würzburg die hatten sie Krokodile, das Pensum durch. Und Blum die hatte gerade sein 7. Pilz bestellt. Jetzt hatte er einen entsetzlichen Druck auf der Blase, aber er rührte sich nicht von der Stelle. Er traute dem Mann alles zu. Und... wie lange machen Sie das jetzt schon? Fast 4 Jahre. Es dauert natürlich eine Weile, bis man fernsehfest ist. Das Lampenfieber, wissen Sie. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, wenn 20 Millionen Leute darauf warten, dass Ihnen nicht einfällt, wann die Schlacht von Abukir war oder in welchem Film Marlon Brando einen Japaner spielt oder wie viele Gattungen der Python-Schlangen es gibt. Heilandsack, da können Sie noch so gut sein. Sie haben ein Gefühl, als hockten Sie plötzlich mitten im Weltall und unten meldet sich niemand mehr. Wissen Sie? Ja, das Gefühl ist mir nicht unvertraut. Bei Aschaffenburg erhob sich der Fernsehmensch, nahm seinen Wälzer und verabschiedete sich. Ich will mich bis Wiesbaden noch ein bisschen hinlegen. Sehen Sie sich die Sendung am 5.4. an. Mach ich. Und vielen Dank nochmal. Nicht zu danken. Blum ließ sich die Rechnung bringen. Er hatte das starke Bedürfnis, sich auf dem Klo einzuschließen oder die Notbremse zu ziehen. Aber er blieb sitzen, trank noch einen Kaffee und sah zu, wie der Zug in die Chemiezone rollte, wo der Himmel so grün wie eine Wiese war. Frankfurt kam Blum fremd vor, obwohl er die Stadt früher ganz gut gekannt hatte. Auf Augenhöhe gab es noch Stellen, an die er sich erinnern konnte. Aber alles über 3 Meter schien neu zu sein. Banken, Boutiquen, Bordelle und an jeder Ecke 2 Apotheken. Wer hier nicht zu Geld kommt, hat's schon nicht mehr nötig. In der B-Ebene unter der Hauptwache verstaute er Koffer und Reisetasche in einem Schließfach. Es war 5:30. Ein Hotel suchte er sich nicht. Wenn alles glatt geht, kann ich vielleicht gleich am Flughafen übernachten und morgen die erste Maschine nach Miami nehmen. Oder nach Maracaibo oder Macau. Er musste lange suchen, um ein funktionierendes Telefon zu finden. Und der Mi fing schon an, ihm zuzusetzen, bis er den Typ von der Dunklen schließlich an der Strippe hatte. Kennen Sie sich in Frankfurt aus? Natürlich. Dann treffen wir uns in einer halben Stunde am Eisernen Steg. Alles klar. Über dem Main schrien die Möwen. Der Fluss stand hoch und das ölige Wasser klatschte gegen die Planken der Ausflugsschiffe. Da war plötzlich ein Hüsteln hinter seinem Rücken. Blum fuhr herum. Der Mann, der so groß im Geschäft war, war ein langer, hagerer Junge von höchstens 22, der sich sicher nur 2-mal die Woche rasieren musste. Ein arroganter Zug umspielte seinen Mund. Wie viel Hostzähl haben Sie? 5 Pfund. Peruvian Flake, 96%. Direkt vom Erzeuger. Mann, der Stoff ist so stark, der fetzt Ihnen die Nase weg. Aber das wird Ihnen die Dunkle ja wohl schon gesagt haben, oder? Die Dunkle? Ach, richtig. Keine Namen. Und wie viel wollen Sie dafür? Ja, 150 Mille war auf die Hand. Das ist völlig crazy. Für 150 bekomme ich ja 5 Kilo. Wenn Sie so viel Geld machen wollen, müssen Sie sich schon auf die Straße stellen. Auf der Straße, da kann ich 500.000 machen. 150 Mille ist ein realistischer Preis. Mit Verschnitt machen Sie aus meinem Stoff das Doppelte, dann sind Sie schon bei 5 Kilo. Ich sag Ihnen doch, Peruvian Flake, das Beste. Ich ziehe eigentlich den Bolivianischen vor. Hä? Der ist subtiler. Ich dachte, Sie würden das Zeug nur verschleiern. Ich muss doch wissen, was ich den Leuten andrehe. Na gut. Ich habe was dabei. Wie, jetzt gleich? Warum haben Sie denn so eilig? Na, hören Sie mal, was heißt hier eilig? Ich brauche das Geld. Das glaube ich Ihnen gern, aber ein Deal mit 5 Pfund lässt sich nicht so schnell abwickeln. Ich müsste den Stoff erst mal im Ganzen sehen. Was ich teste, muss ich schon selbst aussuchen. Jetzt geben Sie mir Ihre Peruvian Flakes und nachher ist alles Waschpulver. Also so geht das nicht. Mann, oh Mann. Sie sind viel zu misstrauisch. Geben Sie mir mal die Probe. Moment. Aber nicht so, dass man es in ganz Frankfurt sieht. Ist ja gut, ist ja gut. Blum gab dem langen Kerl das Tütchen, das er für ihn vorbereitet hatte. Rufen Sie mich morgen Vormittag an. Dann sehen wir, was ich machen lässt. Moment, von wegen. Sie machen sich einen flotten Abend mit meinem Stoff und ich kann zusehen, wo ich bleibe. Nee, so läuft das nicht. Sie machen jetzt schön hier Ihren beschissenen Test und dann besorgen Sie die Kohle und wir machen die Sache dicht. Und? Nicht schlecht. Sag ich doch. Aber 85 sind das Äußerste der Gefühle. Sonst bleibt mir kein nennenswerter Profit. Blum gab nicht nach. Er spürte, dass er nicht nachgeben durfte. Wenn man mal mit 480 Mille gespielt hat, geht man nicht mehr unter 150. Man hat schließlich auch seine Reputation. Und wenn man keine Reputation hat, dann hat man immer noch seine Selbstachtung. Tja, also, Herr Blum. Hey, Moment mal. Woher wissen Sie plötzlich meinen Namen? In München ist der Name Blum schon ziemlich bekannt. Hä? Aber Sie haben recht, lassen wir den Namen weg. Wenn Sie es lieber mit dem Verkauf über die Straße riskieren wollen, Am besten, Sie machen einen kleinen Kiosk auf. Sie werden ja sehen, wie alt Sie dabei werden. Blum sah es nicht gern ein, aber ein weiteres Mauern hatte keinen Sinn. Der Lange war sein einziger Kontakt. Es wurde Zeit, den Handel abzuschließen. Na schön, gut. Ich komme Ihnen entgegen. Einigen wir uns auf eine runde Summe. 100.000 Mark. Abgemacht. Wir treffen uns morgen Abend um 6:30 hier. Dann ziehen wir den Deal durch. Okay. In einem Café wollte Blum ein bisschen relaxen. Aber er sah jetzt überall Gespenster. War das nicht eben Rossi an der Hauptwache? Und einige der Gäste im Café schienen ihm, wenn er sich recht erinnerte, schon seit Tanger bekannt, wo er einmal kurz mit gestohlenen Pässen gehandelt hatte. Überall, wo er hinkam, saßen sie schon und starrten ihn durch ihre dunklen Brillen an. Und er starrte durch seine dunkle Brille zurück. Aber sie waren immer mehr als er und konnten länger starren. Scheiße. Blum bestellte sich noch einen Cognac. Du hast keine Chance. Mit diesen 5 Pfund Koks hast du dich endgültig eingeritten. 40 Jahre sauber geblieben. Naja, fast sauber. Aber jetzt musstest du ja unbedingt auch noch in den Rauschgifthandel. 10 Jahre Knast sind noch das Beste, was dir passieren kann. Er schauderte und griff zitternd nach dem Glas, das die Kellnerin vor ihn hingestellt hatte. Blum brach kurze Zeit später auf. Er holte seine Reisetasche aus dem Schließfach und schloss den Kokskoffer wieder ein. Dann suchte er sich ein Hotel am Rand des Bahnhofsviertels. Im Imbiss gegenüber aß er ein Schaschlik mit Kartoffelsalat. Den Schließfachschlüssel klebte er im Bad in den Toilettenkasten. Dann legte er sich mit einer kleinen Flasche Cadillac und seinem Bahamas-Handbuch auf das Bett in dem engen Zimmer mit der erbsensuppenfarbenen Tapete und dem tropfenden Wasserhahn und dem Stöhnen und dem Bettgestell quietschen von nebenan. Nächste Woche werde ich 40. Und hier hocke ich in diesem Zimmer, in einer Absteige und bringe es nicht fertig, 5 Pfund Kokain zu Geld zu machen. Aber wenn... Was dann? Draußen heulten Sirenen. Der Whisky in der Flasche nahm ab, die Zahl der Herzschläge nahm zu. Blum ging wieder nach unten, über die Straße. Noch ein Schaschlik, noch ein Bier. Ein Betrunkener hatte den Kopf auf den Tresen gelegt und schluchzte. 2 ältliche Huren mit dicken Beinen und knalligen Mini-Röcken tanzten zusammen. Ein Amerikaner fütterte den Spielautomaten und wenn er gewann, kaufte er einen Unterberg und stellte ihn vor den Betrunkenen, der den Kopf hob und unter Tränen versicherte, er habe seine Alte nicht umgelegt, sich aber mit Unterberg den Magen ruiniert. Dann trank er und legte wieder den Kopf auf den Tresen. Mal sehen, was Frankfurt sonst noch an Ablenkung zur Nacht zu bieten hat. Im Jazzkeller schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Ein Pilz, bitte. Zuletzt hatte er sich hier 12 Jahre zuvor rumgetrieben. Aber bis auf die Bestuhlung und die Preise hatte sich nichts geändert. Blum beobachtete eine Blondine, die sich von Tisch zu Tisch drängelte und jemanden zu suchen schien. Gute Figur, fast üppig. Und ein Mund, der an die Bardo erinnert. Sie trug einen synthetischen Pelz. Darunter ein schwarzes, kittelartiges Kleid. Alte Jeans, Stiefel, von denen der silberne Lack abblätterte, und eine Umhängetasche. Als sie in seine Richtung sah, deutete er ein Lächeln an. Ihre vollen Lippen formten sich ebenfalls zu einem Lächeln. Auch die Haare. Fast wie Bibi. Sie kam tatsächlich zu ihm. Darf ich mich einen Moment zu dir setzen? Ich wollte dich nämlich was fragen. Blum rückte ihr den Stuhl zurecht. Aus der Nähe sah man die Spuren von Mottenfraß in dem Pelz. Und sie sah auch nicht mehr ganz so gut aus. Darf ich mal eine von deinen Zigaretten nehmen? Ja. Oh, Habi. Naja, besser als nichts. Ne? Ja, was ich dich fragen wollte, ob ich vielleicht bei dir pennen kann. Pennen? Okay. Ja, pennen, verstehst du? Übernachten? Übernachten, klar. Ich meine, ich kann dir auch ein Stück Shit geben, wenn du magst. Shit? Du hast doch sicher eine Wohnung irgendwo. Und ich bin vor 3 Tagen aus meinem Zimmer rausgeschmissen worden in der WG. In der WG, klar. Ja, und du willst bei mir übernachten? Sag ich ja. Ja. Also, wenn es geht. Ja. Ich meine, ich glaube nicht, dass du so ein Frauenkiller bist, Jack der Rippe oder so. Oder hast du eine Frau, die was dagegen hat? Ob sie ein Lockvogel ist? Wie heißt du eigentlich? Aber so weit geht die Kripo nicht. Cora. Und die Syndikate können sich ja wohl was Flotteres leisten. Und du? Blum. Wie Blume ohne E. Wie alt bist du, Cora? Musst du das wissen? Ja. Noch nicht ganz 30. Hast du eigentlich keinen Vornamen? Blum klingt besser. Sag doch mal. Blum. Und fertig. Ja, wie du meinst. Und wie alt bist du? Noch nicht ganz 40. Dann passen wir ja gut zusammen. Wie meinst du das? Für eine Nacht? Auch für eine Nacht muss man doch zusammenpassen. Ja. Nimm mal diese Sonnenbrille ab, das wirkt total affig. Du bist ja nicht bei der Mafia. Was? Deine Augen sind ganz passabel. Fast grünlich, wie? Mhm. Das ist ja richtig schick. Cora war begeistert, als sie in seinem Hotelzimmer standen. Blum hatte dem Nachtportier einen 20er zugesteckt. Was ist denn daran schick? Na, hör mal, sogar ein Bad. Fast wie im Interconti. Meinst du, ich kann jetzt noch baden? Ehe er antworten konnte, küsste sie ihn flüchtig auf den Mund, dann verschwand sie mit ihrer Tasche im Badezimmer. Blum schenkte sich einen kleinen Cutty Sark ein, setzte sich ans Fenster und starrte auf die Straße. Das Licht der Bogenlampen, reflektiert von den gläsernen Bankfassaden. Warum soll ich nicht auch mein Glück haben? Noch 16 Stunden, dann geht der Deal über die Bühne. Als Cora aus dem Bad kam, trug sie nur ihr Kittelkleid und einen lila Slip. Ihre nassen Haare fielen auf die Schulter. Und Blum sah, dass sie ihre Augen geschminkt hatte. In der Hand hielt sie einen qualmenden Joint. Willst du auch mal ziehen? Sieht ja ganz so aus, als ob du mich verführen wolltest. Ein Bad, ein Joint, nackte Beine. Es gibt schließlich nur ein Bett hier. Das ist doch besser, wenn wir uns gefallen. Und? Gefall ich dir? Sie blies eine Haschischwolke auf ihn, kniff die Augen zusammen. Man sieht ja nicht allzu viel von dir, aber ich glaube schon, dass du mir gefallen könntest. Wenn du ein bisschen mehr aus dir rausgehen würdest. Willst du wirklich nicht mal ziehen? Wer hat dich auf mich angesetzt, Baby? Das habe ich nicht verstanden, Blum. Oh, das hast du sehr gut verstanden. Wer ist es denn? Rossi? Das Syndikat Hermes? Dieser windige Dealer hier? Komm, sag schon. Schon war er aufgesprungen und im Bad. Der Schlüssel klebte noch im Toilettenkasten. Coras Sachen lagen herum. Ihre Tasche, eins dieser marokkanischen Lederdinger, stand unter dem Waschbecken. Er hob sie auf und sah hinein. Was denkst du denn, was da drin ist? Was? Eine Pistole oder ein Kilo Heroin? Ich glaube, du hast einfach zu viel Krimis gesehen. Oder bist du wirklich aus der Unterwelt? Ah, hast ihnen Stoff geklaut und jetzt sind sie hinter dir her. Er ließ die Tasche fallen. Sie griff nach ihm, zog ihn an sich und sah ihm direkt in die Augen. Dann presste sie ihren feuchten Mund auf seinen. Nach einer Weile schob er sie sachte von sich, ging ins Zimmer, setzte sich wieder ans Fenster und trank seinen Whisky. Sie legte sich aufs Bett. Blum erzählte ihr die Geschichte in Umrissen. Und du glaubst, einer von denen hat mich auf dich gehetzt? Wäre doch möglich. Warum bist du denn im Jazzkeller zu mir gekommen? Ich dachte, das hätte ich dir gesagt. Ich will die ganze Geschichte. Ich habe keine Geschichte. Ach, komm schon, komm. Jeder Mensch hat seine Geschichten. Nun rück schon raus mit deinem Waisenhaus oder deiner Ehe, deinem Selbstmordversuchen oder... Ich mag diese Geschichten aber nicht. Ach komm. Du brauchst nichts von mir zu wissen, ich wollte auch nichts von dir wissen, bis du mit deinem Wahnsinn angefangen hast. Okay, okay, ja, schön. Und was willst du jetzt machen? Bevor du ausgeflippt bist... Ja, ich und ausgeflippt? ...wollte ich gerade schlafen gehen. Eventuell sogar mit dir. Sie sah ihn an. Dann wandte sie den Blick von ihm ab. Hast du von dem Schnee etwas da? Die Nacht ist eh bald vorbei. Er zögerte, doch irgendwie gefiel sie ihm. Einmal sollte ich den Stoff doch vielleicht probieren. Und mit wem, wenn nicht mit ihr? Und wann, wenn nicht jetzt? Er zog seine Stiefeletten aus und holte die Dose aus der Tasche. Sie brachte ihm ihren Schminkspiegel. Er schüttete eine Prise Pulver auf das Glas. Hey, das sieht aber gut aus, Blum. Ja, Peruvian Flake. Erste Qualität, hast du Erfahrung? Ich kann es mir nicht oft leisten. Aber ich habe Bekannte, die auch damit dealen. Wenn du Käufer suchst, die sind sicher interessiert. Blum rollte einen 100-Mark-Schein zusammen. Allzu viele habe ich nicht mehr davon. Er schnupfte zwei Lines, dann überließ er Cora den Schminkspiegel mit den beiden anderen. Blum wartete, bis er das Prickeln im Kopf und die Flocken im Körper spürte. Dann steckte er sich eine Zigarette an. Cora hatte die Augen geschlossen und lag zwischen seinen Beinen, ihren Kopf in seinem Schoß, ihre Hände an seinen Fußgelenken. Blum sah hinunter auf ihre Brüste, die sich hoben und senkten. Sie hat ziemlich viel davon. Sie nahm seine Hand mit der Zigarette, küsste die Handfläche, nahm einen tiefen Zug und blies ihm den Rauch langsam über die Finger. Dann streifte sie seine Socken herunter und massierte seine Füße. Meinst du, es ist möglich, Blum? Natürlich. Na klar. Alles ist möglich. Ich weiß nicht. Warum nicht? Ich meine, ob wir möglich sind. Er schwieg. Er hörte draußen Möwen schreien. Was meint sie damit? Möwen sind möglich. Man liegt am Strand, ausgepumpt, zwischen Dosen und Brotrinden. Und plötzlich sind sie über einem. Ja, das ist möglich. Ich mag die Liebe im Hotel. Als Blum ein paar Stunden später aufwachte, lag Cora immer noch am anderen Ende des Bettes. Sie hatte einen Zeichenblock auf den Knien und kaute an einem Bleistift. Gut geschlafen, Blum. Es geht. Und du? Hast du nicht geschlafen? Sie sah müde aus. Das kalte Sonnenlicht, das durchs Fenster drang, ließ sie 10 Jahre älter wirken. Ich habe was geträumt und davon bin ich wieder aufgewacht und dann habe ich gezeichnet. Ich zeichne gern, weißt du? Das Zimmer sah wüst aus. Und der Zigarettenhaschischqualm hing wie Smog unter der Decke. Er sah auf die Uhr. 10:30. Wie viel verlangst du eigentlich für den Stoff? Ich bekomme 100.000 Mark dafür. Für 5 Pfund? Ja. Von diesem Stoff? Ja, ist doch nicht schlecht, oder? 100.000 Eier. Und zwar bar auf die Hand. Das ist viel zu wenig, Blum. Aus dem Stoff kannst du doch viel mehr rausholen. Ja, Logo, ich weiß, sicher. Das habe ich auch gedacht. Aber du darfst nicht vergessen, ich hab's eilig. Ich will weg hier. Hab keinen Bock darauf, wochenlang mit dem Koffer durch die Gegend zu rennen und das Zeug hier tütchenweise zu verhökern. Nee, ich will so bald wie möglich die Mücke machen. Und wenn ich heute Abend 100 Mille kriege, ist mir das auch recht. Ich könnte übermorgen schon auf den Bahamas sein. Auf den Bahamas? Ja. Wieso denn das? Ja, wieso denn nicht? Hier, schau mal, das Buch hier. Da gibt's jede Menge Möglichkeiten. Man könnte investieren. In Freeport, da gibt's noch den klassischen Boom, verstehst du? Da kann man noch einsteigen. Du spinnst. Das Telefon läutete. Blum hob ab. Es war der Lange. Blum? Wir haben es uns anders überlegt. Wenn Stimmen verkniffen sein konnten, dann seine. Wir übernehmen den Auftrag nicht. Moment mal, hören Sie... Lesen Sie die Zeitung von heute, Mann. Dann wissen Sie, warum wir nicht mehr interessiert sind. Warten Sie... Nein. Klick. Hallo? Blums Herz machte einen Sprung. Nach unten. Was ist denn? Mensch, was hast du denn auf einmal? Er starrte sie an, den Hörer noch in der Hand. Das Schwein hat den Deal abgesagt. Der Schneemann. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Jörg Fauser. Erster Teil. Herbe Schlagsahne. Er sprach. Erzähler. Udo Schenk, Blum, Ingo Naujoks, Cora, Birgit Minichmeier, Hack, Bodo Primus, Harry, Helmut Kraus, Hermes, Andreas Grotgar und viele andere. Ton und Technik, Daniel Sänger und Waltraud Gruber. Regieassistenz, Cordula Dickmeis. Hörspielbearbeitung und Regie, Leonhard Koppelmann. Produktion, Südwestrundfunk 2010. Dramaturgie Uta Maria Heim.